Einheit 2. Übungen. Lautlesen und Lernen. Was ist das? Keine Ahnung. Wie heißt das auf Deutsch? Sprechen Sie bitte langsamer. Können wir eine Pause machen? Erklären Sie das bitte. Erklären Sie das bitte noch einmal. Können Sie das bitte anschreiben?